Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 6. Oktober 1790. Was ich von deinem 30-jährigen Kriege gesehen habe, hat mir viel Freude gemacht. Meine Erwartung von diesem Produkte ist übertroffen worden, weil ich glaubte, dass du bloß aus Finanzspekulation diese Arbeit übernommen hättest. Was dir besonders gelungen ist, scheint mir die Anordnung und Stellung der Begebenheiten, wodurch du Licht und Zusammenhang in das Ganze gebracht hast. Dies war gerade bei einem so verworrenen und zerstückelten Stoffe nicht leicht, und ohne diese Kunst der Darstellung musste das Interesse notwendig erschlaffen. Auch fehlt es nicht an einzelnen ausgeführteren Gemälden von Gegenständen, bei denen man gern verweilt, an schicklich gewählten Ruhepunkten, die die Übersicht des Ganzen befördern, an eingestreuten Bemerkungen, die zum Nachdenken Stoff geben, ohne die Erzählung aufzuhalten. Kurz, dieses Produkt wird künftig einmal wenig Pfeile bedürfen, um als historisches Kunstwerk unter deine ersten Arbeiten zu gehören. Der Stil ist ungeschmückter als in der Geschichte der Niederlande, erhebt sich aber doch, so wie es der Inhalt erlaubt. Die Sendung Moses ist eine Vorlesung von dir. Von dieser Art könntest du mehrere in der Thalia liefern, die zusammen eine historische Galerie bilden könnten. In dem indianischen Stücke habe ich eine gewisse Zartheit der Empfindung abgerechnet, nicht viel Interesse finden können. Manches versteht man nicht wegen des Kostüms. Von wem ist denn die Belagerung von Rhodos? Goethe ist 8 Tage hier gewesen, und ich habe viel mit ihm gelebt. Es gelang mir, ihm bald näher zu kommen, und er war mitteilender, als ich erwartet hatte. Wo wir die meisten Berührungspunkte fanden, wirst du schwerlich erraten. Wo sonst als im Kant, in der Kritik der teleologischen Urteilskraft, hat er Nahrung für seine Philosophie gefunden. Doch haben wir nicht bloß philosophiert, wenigstens nicht bloß über Natur. Seine Begriffe von Stil und Klassizität in der Kunst waren mir sehr interessant, und ich suche sie mit meiner Theorie der Ideale zu vereinigen. Hier waren wir auf ganz verschiedenen Wegen, aber in seinem Gesichtspunkte ist viel Fruchtbares, das ich bis jetzt übersehen hatte. Auch verdanke ich ihm manche treffliche Winke im Genuss der bildenden Künste. Von seinen Elegien hat er uns einige vorgesagt. Ich kann sie nicht anders beschreiben als ausgesprochene Gemälde von Situationen in Rom. Er hat sich möglichst bemüht, bloß das Objekt mit größter Bestimmtheit und Lebhaftigkeit so darzustellen, dass man über der Sache den Künstler vergisst. Sprache und Versifikation sind sehr gefeilt. Dorschen ist 14 Tage bei der Herzogin von Kurland in Schlesien gewesen und erst seit ein paar Tagen zurück. Mein Appellationsgericht behagt mir noch immer. Ich fange an, im Kollegium etwas zu gelten und dies um einen sehr leidlichen Preis. Außer den Sitzungen beschäftige ich mich bloß mit meinen Vorträgen zur Erweiterung meiner juristischen Kenntnisse. Durch den einzelnen Fall wird mir ein Teil der Jurisprudenz nach dem andern geläufig und in jeder Session fülle ich unmerklich eine Menge Lücken aus. Was ich auf diese Art lerne, ist Gewinn für immer und meine ganze übrige Zeit ist zu meiner Disposition. Das Nachschlagen muss sich mit jedem Monate vermindern und so vermehrt sich meine Muße. Ich habe erstaunlich an Zeit dadurch gewonnen, dass ich meiner ersten Idee nicht gefolgt bin, ein Jahr lang nichts als Jurisprudenz in ihrem ganzen Umfange professormäßig zu studieren. Lebe wohl und grüße dein Weibchen herzlich von uns allen. Dein K.